¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Thank you.

importa la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. noche borré esa perla strada che sei andata per l'eternità. Tu stai lucendo la celeste oscurità per te. Spazio e dimensioni, un'infinita via voglio andare, in che l'amore che esiste nel mio cuore non mai mi lascerà. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. was wunderbar sein, von dir geliebt zu werden. Denn meine Liebe ist rein, solang ich lebe auf Erden. Ich kann nicht Schöneres bedenken, als dir mein Herz zu schenken, wenn du dafür gibst und mir sagst, dass auch du mich liebst. Dafür mein Gefühl, aber wenn die Geige zählt,